Wer ist's, der im wilden Wald mich sucht? Wer verfolgt mich im öden Forst? Wanderer, heißt mich die Welt, weit wandert mich schon auf der Ich weiß mir gerade genug. Mir genügt mein Witz. Ich will nicht mehr.